Umlaufbeschlüsse des Landesvorstandes NRW der Piratenpartei Deutschland vom 9. bis 21. Januar 2015. Ticket Nummer 128656, Antrag auf Unterstützung des EQ-Aufrufes gegen Hogesa in Essen. Dieser Antrag ist vom Danebot vom 9. Januar 2015 und es geht darum, dass er den Landesverband bittet, das Bündnis Essen stellt sich quer und die Veranstaltung am Sonntag, den 18. Januar, zu unterstützen. Die Veranstaltung am 18. Januar ist eine Gegendemonstration zum geplanten Hogesa-Aufmarsch. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 128987, Nutzung der LV-Boxen und Anlage. Antragsteller ist Frank Render und er bittet den Landesverband darum, die großen Boxen und den entsprechenden Verstärker für seine geplante No-Dugida-Demo am 19. Januar zur Verfügung zu stellen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 129057, Bio-Verifizierung. Hier beantragen die beiden Kreisvorstandsmitglieder Aki Alexandra Nowitz und Manuela Langer die Beauftragung für die Bio-Verifizierung für den Kreisverband Köln. Diesem Antrag wurde stattgegeben.